durchschaubar. Hallo Peter. Hallo. Unsere zweite Folge. Ja, ja. Jetzt schon. Prost. Bitburger. Mhm. In Becksdosen. In Becksdosen. In Becksdosen. Aber es gibt auch andere Marken. Ja. Priel. Ja, wir können ja Werbung machen, glaube ich, oder? Ja, stimmt. Ich glaube, wir sind doch öffentlich-rechtlich. Also, wir sind öffentlich-rechtlich, ja, stimmt. Das ist öffentliche Public Content. Ja. Wie ist dir ergangen? Seit wann? Seit unserem letzten Podcast. Seit November. Ja. Was war da dazwischen? Weihnachten? Da war Weihnachten, ja. Und das war es eigentlich. Ja, Silvester. Silvester. Ja. Wie war dein Silvester? Ruhig. Wir sind ja danach auf Teneriffa geflogen. Auf Teneriffa. Ja. Habe ich mir von den GEMA-Geldern gegönnt. Nicht schlecht. Ja. Meins war auch, ne, es war nicht ruhig. Ich habe es ruhig erwartet. Warte, wir sind da zu 8 oder so. Ich war auf einer Party eingeladen. Dachte, da kommen vielleicht 7, 8 Leute. Dann waren es irgendwie 20. Als ich reinkam, haben sie schon einen Bierpong-Tisch aufgebaut. Da dachte ich, oh Gott, wer spielt denn so einen Scheiß? Ja. Schnitt, 3 Stunden später, ganze Nacht Bierpong gespielt, ja, bis morgens um 7. Also hast du eigentlich wie in einer College-Komödie aus den States gefahren. Ja. Bierpong und Titten zeigen. Cool. So Ketten kriegen, wenn man sagt. Ja. Ich hatte die meisten, weil ich die schönsten. Obwohl du so dünn bist. Aber ich habe dicke Brüste. Ja. Ja, und dann hatten wir ja noch eine Party gemeinsam, gell? Deswegen haben wir auch schon ein bisschen was ausgetauscht. Und deswegen kam auch gerade der Schnipsel vom besten Darsteller, besten Charakter aus Police Academy 3. Z. Ja, stimmt. Ja, das sollte man auch vielleicht aufarbeiten. Das ist auch meine einzige Erinnerung von der Party, unser komisches Rumgegilfe. Ja, wir haben noch USA geschrieben, ja, dafür hast du noch einen Rüffel kassiert. Ja, ich wurde echt zusammengeschnauzt, aber dann habe ich dafür noch einen Zungenkuss von ihm gekriegt. Ja, also war eigentlich alles dabei. Also USA schreien lohnt sich, auch in den heutigen Zeiten. Ja, erst kriegt man Ärger und dann kriegt man einen Zungenkuss von einem bärtigen Mann. War interessant, wahrscheinlich ist dir wahrscheinlich noch nicht passiert. Nee, ich habe auch trotz meinem USA-Schreins keinen Zungenkuss bekommen. Ja, ich war aber auch nicht so traurig drüber. Ja, ich war ja auch mit Limbo beschäftigt. Ich habe ja die Leute zum Limbo-Tanzen animiert. Echt, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, doch. Wir kennen uns ja wir kennen uns ja gar nicht. Nee, wir sind uns auch durch Zufall. Ja, das ist ja unser Management hat uns zusammengebracht. Geht mal zu dieser Motto-Party, zieht euch an wie Glam-Rocker aus den 80ern und benehmt euch. Ach, ich dachte, das Motto war Police Academy. Nee. Ach so. Glam, aber du sahst halt aus wie dieser eine Typ aus Police Academy. Nicht Hightower, sondern dieser, der Waffennarr, der Militärnarr. Tackleberry? Tackleberry. Oder Tackleberry. Tackleberry? Tackleberry. Wahrscheinlich in der deutschen Synchro Tackleberry. So wie Z ja auch einfach Z heißt. Z? Echt, der heißt Z? Nee, ich glaube, er heißt Z, aber super Charakter. Ja, ich habe draus gezogen, dass Motto-Partys extrem anstrengend sind, erstmal. Aber dann, wenn man sich in seine Rolle reinfindet und den anderen Leuten auf der Party einfach Angst macht, indem man einfach nur noch komische Laute von sich gibt und USA schreit, und man in der Rolle drin ist, dann auch was sehr Befreiendes hat. So. Ja, stimmt. Ja, ich bin auch immer davor sehr skeptisch und währenddessen ist es dann immer ganz lustig. Ja, also, das sind Nachbarn von mir, die machen immer Motto-Partys. Ja. Und jedes Mal bin ich skeptisch, aber muss das sein, Motto? Nervig, Kostüm suchen und dann dort ist immer ganz geil. Ja. Ich fänd ja mal eine Motto, also Motto-Party, einfach nur als Motto-Party. Ja. Also ist dann sehr frei. Ja, also eigentlich eine normale Party. Also die Motto-Party mag ich auch. Ja. Ja, gibt Leute, die mögen Motto-Partys. Ich war mal auf einer, Motto war Buchstabe S. Okay. Also man konnte sich verkleiden, musste halt mit S anfangen. So wie Schlampe. Superman. Ja, zum Beispiel. Alles Mögliche. Also ich war ein Schmetterling. Ich war ein Schmetterling. Es fängt mit Sch an, ich weiß. Aber ich dachte, egal. Aber das ist ja ein fuck S vorne. S, ja, trotzdem, S, Der Buchstabe S ist ja trotzdem vorne. SCH ist ja... Ach so, keine Ahnung. Kann nicht lesen. Schmetterling. Kann ich lesen. Schmetterling. Jo, haben wir die Motto-Party abgehackt. Aber... Haken wir Sachen ab? Nee, wir... Das ist so ein freies Gespräch. Nee, ich hab eine Liste gemacht hier. Guck, die liegt vor, das ist eine Fernbedienung, komischerweise. Wir sind heute im anderen Tonstudio. Die Wanne ist viel kleiner. Ja. Wird auch schneller kalt, gefühlt. Naja, ich finde es hier besser geheizt als in meiner Wanne. Ja, stimmt. Das ist viel angenehmer. Ja, aber das Wasser ist irgendwie ein bisschen fester. Platscht nicht so. Platscht nicht so. Der ganze Schaum einfach, der. Ja. Obwohl. Der schluckt genau, den. Weil sich so beschwert wurde auch von unseren Zuhörerinnen. Weil bis jetzt haben, glaube ich, unseren Podcast tatsächlich nur Frauen gehört. Ich glaube so, ich kenne sogar einen Mann. Du kennst einen? Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Er hat uns gefollowed. Okay. Hallo, meinst du, Follower. Er hat auch reingehört, weil wir haben ihn ja, also als wir beide neben ihm standen, mal irgendwann, haben wir ihn ja förmlich gezwungen, uns einen Daumen hoch zu geben. Nee, ein ganz anderer. Noch ein ganz anderer, ja. Ah, okay. Schönen Gruß. Wenn du wirklich zuhörst. Ja. Ja, von daher, aber Frauen hören halt. Ja, wir haben ziemlich gute Frauenquote. Gute Handvoll, also. Ich glaube, ich habe heute 24 Klicks. Ehrlich? Davon waren wahrscheinlich 7 du und 7 ich. Ja gut, ich sind immer noch 10. Hab ihn tatsächlich nur einmal noch sporadisch angehört. Also von daher. Ja, ich habe auch nochmal reingehört. Will sich denn sowas auch anhören? Ja. So, Schwachsinn. Nur ein Idiot würde das tun. Ja, abgehakt. Wir haken Sachen ab. Ja, das ist genau. Reine Arbeit, was die wir hier machen. Die Folge heute dauert auch ungefähr nur eine Dreiviertelstunde. Na Quatsch, eine Viertelstunde. Weil ja. Wir haben jetzt schon 2 von 3 Sachen abgehakt. Echt? Ja. Okay. Oh. Was kommt noch? Ich muss auch in meinen Redaktionsplan gucken. Ja. Ja. Ist alles durch. Aber schon alles, ja. Mein Handy sagt auch. Ich habe hier noch notiert. Das ist so lange Mode, Jungs, und lasst euch Zeit, heute ist langer Samstag! Also Police Academy 3 unbedingt nochmal gucken, der Charakter Zed ist echt hervorragend. Großartig sogar. Nee. Ich habe noch eine Notiz. Du hast noch die können wir noch kurz abhaken. Genau. Frauke Petri ist schwanger. Die ist wirklich schwanger? Steht hier, wenn es hier steht. Okay. Hat mir irgendjemand erzählt, dachte ich, notiere ich mir. Wahrscheinlich unbefleckte Empfängnis von Bernd Höcke. So eine kleine Hassrede in ihren Uterus gewandert oder so. Ja, die hat doch irgendwie schon 7 Kinder, glaube ich. Oder echt? Oder 5. Also dann ist sie ja eigentlich die Ursula von der Leyen der AfD. Kann sein, ja. Hat die auch so viele Kinder? Die hat, glaube ich, sehr viele Kinder, ja. Dann ist doch... Na, okay. Wir hatten Zeit für sowas. Also wenn man hier... Profi-Politiker ist... Ja, aber ist Frauke Petri abgeordnet? Nee, sitzt doch, sie irgendwo drin? Weiß ich nicht. Bestimmt. Das ist wieder ein so gefährliches Halbwissen. Bestimmt in irgendeinem Bundesland. Wahrscheinlich ist es Frauke Petri. Schreibt man das eigentlich Frauke Petri oder Frauke Petri? Frauke Petri. Frauke Petri. Also sie heißt Kepetri. Ja. Aber aus Respekt sagt man immer Frauke Petri. Ja, aber ich glaube, die sitzt in keinem Landtag, oder? Weil sie macht ja so auf Bundesvorsitzende, oder? Ist die nicht im Kabinett im Weißen Haus? Die Pressesprecherin, Beraterin von Donald Trump. Ja. Genau. Ja. Frauke Petri. Ja. Ja. Verteidigt unsere deutschen Werte in Amerika. In Amerika. Deshalb sind wir so große Amerika-Fans. Deswegen, genau. Deswegen. USA, USA. USA. Ja, ich habe mir eine neue Rubrik ausgedacht. Oh Gott, jetzt kommt's. Vielleicht... bastel ich da. Nee, ich bastel noch einen. Den Peter erfindet Trendsportarten. Oh ja. Die Rubrik. Da würde ich, glaube ich, genau jetzt den Einspieler laufen lassen. Bing. Trendsport. Mit Peter. Ja, tatsächlich habe ich Parkour erfunden. Damals. Du hast Parcours erfunden. Ich habe Parcours erfunden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es war. Und irgendjemand in Frankreich hat das, weiß nicht, mich belauscht oder so. Ich lasse dich mal ein bisschen erzählen. Also es war nicht nur ich, es war auch mein guter Freund, der Manuel. Parkour Manu, wie er damals schon hieß. Ja, das hieß ja nicht Parkour bei uns. Das hieß Airlining. Wir haben es Airlining genannt. Weil wir wollten Luftlinie nach Hause laufen. Okay. Egal ob Häuser, Autos, Firmengelände, die Stadtwerke Heidenheim. Okay. Egal was dazwischen war. Und dann habt ihr, damals hatte man ja noch kein Google Maps, deswegen habt ihr einfach gerade ausgeguckt. Also das war eine Weihnachtsparty, das war tatsächlich am 24. Dezember, vor 8 Jahren vielleicht, 10 Jahren, ja, sagen wir mal 2006, 2007. Und dann dachte ich mir, komm, wir laufen jetzt nach Hause, wir haben im gleichen Viertel gewohnt. Und dann sind wir halt, dachten wir, gehen jetzt zur Luftlinie. Sind auch wirklich über Autos gelaufen, Sternhagel voll natürlich, tief nachts, 100.000 Bier getrunken und dann sind wir auch durchs Stadtwerke Heidenheim-Gelände gelaufen. Es ist gar nicht so spektakulär, die Story, aber ja. Es war bevor dieser ganze Parkour-Kult dann auf Galileo und so aufkam. Ja. Das ist schon alles, sorry, ist mehr erwartet. Naja, irgendwie schon, sorry, aber... Airlining, weil wir in Luftlinie, das ist doch voll schlau, viel cooler als Airlining ist tatsächlich als Titel sehr gut. Allerdings habe ich mal einen Bericht über Parkour gesehen, dass das irgendein Franzose schon in den 30ern erfunden hat. Aber in den 2030ern. 2030. Ach, ja, dann kommt das noch. In den 1930ern. Da war doch Krieg in Frankreich. Was? In den 1930ern. Ja, nur 39. Ja. Also er hatte 9 Jahre Zeit, hätte er gehabt, aber er kann auch tatsächlich erst in den 50ern oder 60ern sein. Krieg. Und der hat es aber im Wald erfunden, Parkour. Und deswegen, und ihr habt ja den Parkour in die Städte gebracht. Genau. Das allein. Ja, und dann hat einfach einen falschen Label bekommen. Also eigentlich ist es Urban Parkour. Urban Parkour, wie der Franzose sagt. Urban. Urban. Urban. Urban Parkour. Oui, le Centre Pompidou. Und der aufgeklärte Mitteleuropäer würde eigentlich Airlining dazu sagen. Genau. Ja. Oder Luftlinienströme. Wenn die AfD da mal genau. sich im Weißen Haus durchgesetzt hat, dann. Verbieten die Anglizismen? Luftlinien. Ich glaube schon, dass die AfD gegen Anglizisten ist. Ja, aber können die das verbieten? Ich glaube, sie ist gegen Anglizisten und gegen Anglizismen sogar. Aber sie. Sie ob sie das sogar. Wollen hast du mal ein Interview mit der gesehen auf Englisch? Ich habe mal eins gesehen, die spricht perfekt Englisch. Ja, die ist ja auch komischerweise gebildet. Ja, die also, hat in England studiert, glaube ich. Ja. Klingt echt gut, ihr Englisch. Auf der Insel war sie. Nee, aber ich glaube, die würden Anglizismen verbieten. Ja. Sonst sagt ja auch jeder Alternative für Deutschland. Jetzt, mit 16 hätte ich die Partei gewählt. Weil du auf Alternative fährst. Ja, ich weiß, der größte Alternative-Fan. Ja. Geile Band. So Three Doors Down zum Beispiel. Mhm. Ja. Oder die auch Band. Im Weißen Haus gespielt haben jetzt. Echt? Three Doors Down haben auch. Ah, okay. Sonst, ja. Ich dachte nur, dieser Gospelchor aus Alabama. Nee, auch tatsächlich Three Doors Down. Okay. Ja. Die einzige Band, die bei Trump gespielt hat, deswegen werden sie jetzt voll gehatet. Ah, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Damit würde man ja wieder Alternative für Deutschland. Also ich glaube auch, Three Doors Down würden dann wahrscheinlich mal für die AfD rüberkommen. Ja, kann sein. Aber dafür müsste die AfD auf Anglizismen stehen. Was war denn nochmal das Lied von Three Doors Down? Superman. Ja, irgendwas mit Superman. Ne? Fand ich ganz gut auch, das Lied. Superman. Ja, so. Ja. Kryptonite war es. Kryptonite hieß es, ja. Hat ja thematisch gar nichts mit Superman zu tun, Kryptonite. Hat eher was mit Chemie zu tun. Ja, genau. Ja. Krypton. Kryptonit. Kryptonit. Hm. Ja, schade, ich dachte aus der Parkour sorry, ein bisschen mehr raus. War doch ganz interessant. War eigentlich ganz gut, ja. Ja, also, sorry. Airlining. Da habe ich aber vorher gesagt, also ich habe ihm erzählt, ich habe Parkour erfunden. Und dann hat er gesagt, heb's dir auf, erzähl's mir erst im Podcast. Und dann stehe ich natürlich unter Druck und dann kommt so ein Scheiß, so ein langweiliger Scheiß dabei raus. Sorry, Freunde. Ja, machen wir den... Sorry, Girls. Machen wir den, machen wir nochmal den Einspieler zu Peter findet Trendsportarten. Wahrscheinlich muss ich zwei machen, damit er ein bisschen trauriger klingt irgendwie. Ja, irgendwie traurigen noch. Ja. Den hören wir uns kurz an. Bing! Transport mit Peter. Gott, ich muss mir die Folge diesmal ganz anhören, damit ich immer unsere Breaks erkenne. Das ist super. Viel Arbeit vor dir. Ja. Ich finde es gut, dass du so fleißig bist. Ja, außer mit dem Hochladen habe ich noch bis auf Soundcloud noch nichts gefunden irgendwie. Ja. Weil ich auch zu faul bin, glaube ich, zu suchen. Ja, und also du bist weitaus fleißiger als ich. Ja, du könntest mal schauen, ob... Ja, ich könnte auch mal was machen, ja? Genau, und dann ist er jetzt auch aufgenommen. Wenn der hier diese Folge auch nur bei Soundcloud hochgeladen ist, dann war Peter zu faul, einen anderen Anbieter zu suchen, wo man vielleicht auch mit seinem Smartphone relativ schnell drauf kommt, ohne eine Soundcloud-App runterladen zu müssen. Ach, geht das gar nicht über das normale... Nee, ich glaube nicht. Okay. Also ich musste auf jeden Fall mit dem iPhone eine Soundcloud-App runterladen. Ach du Scheiße. Naja. Und dabei wollten wir ja gar keine Werbung für Soundcloud machen. Fick dich, Soundcloud. Ja, wir hassen dich. Du Schwein. Du, ohne die Rubrik anspielen zu wollen, weil Sascha Lobo wurde in unserem letzten Podcast so oft erwähnt, aber ich habe ja erzählt, dass ich mir eine Mini-NES kaufen möchte. Ja, und was ist daraus geworden? Die ist noch immer ausverkauft. Du bekommst die nirgends. Habe ich auch gehört von meiner Schwester, die hat sich das Ding vorbestellt, schon bezahlt und nie gekriegt. Echt? Ja. Also die wartet einfach drauf. Ja. Ich habe jetzt auf so, also ich wurde dann auch irgendwann so ein bisschen so ein bisschen verbissen drin und habe überlegt, ob ich denn mal ein bisschen google, und dann war ich auf so ganz vielen Gaming-Seiten, wo Tipps gegeben wurden, wie man die Mini-NES denn bekommen kann. Und das Einzige ist eigentlich, dass man die in irgendwelchen Läden dann, wenn die reinkommen, sofort hingeht und die kauft. Das ist natürlich für einen berufstätigen Menschen nicht so ganz so einfach. Was soll ich so dir besorgen? Weil ich nicht berufstätig bin. Und weil du eh immer in diesen Gaming-Shops rumhängst. Nee, eigentlich nicht. Ich habe nur gesehen, Problem ist auch in der Innenstadt, also bei GameStop, die kriegen manchmal welche rein. Okay. Aber das ist total schlimm, weil der eine davon ist wohl im Gerber. Da würde ich sogar noch reingehen. Und der andere ist im Milaneo. Wo ich halt nee, dann ist noch einer da beim dieser Fressmeile, nennen wir das, in Stuttgart. Ach, da ist auch da, einer. Wo drei Nordsees sind. Und ja, eigentlich nur ein McDonald's, drei Nordsee. Tatsächlich drei Nordsee, gell? Nee, es ist nur noch einer inzwischen. Aber da waren mal drei Nordsee. Zwei waren es, gegenüber voneinander. Jetzt ist nur noch einer. Und aber Chibo, der eine hatte zwei Eingänge. Kann sein, ja. Das siehst du. Und gegenüber von dem einen dieser Nordsees ist auch ein GameStop. Okay. Aber der wurde mir nie angezeigt, dass da eine verfügbar ist. Also mir wurde nur immer Milaneo oder im Gerber eine als verfügbar. Die haben so eine Homepage, da kannst du gucken und dann werden die als verfügbar angezeigt. Und dann habe ich mir gedacht, ach, die zeigen dann nur verfügbar an. Und dadurch gehst du da vorbei. Schweine. Dann gehst du da vorbei und dann haben sie doch keine da, um zu locken, damit du... Dass du dir eine PlayStation 4 kaufst. Ja. Aber tatsächlich gesehen irgendwie so vormittags... Und dann gedacht, ach, könntest du mal nach Feierabend hingehen? Und dann abends vor Feierabend gecheckt und dann war tatsächlich da die Verfügbarkeit auch wieder weg. Also ja. die müssen das tatsächlich anzeigen. Aber irgendwann wird der richtige Moment sein. Kannst du nicht sagen, ich mache Mittagspause um 9 Uhr morgens? Also. Doch, aber dann ist ja auch gerade sehr kalt. Stimmt, da ja. Gehst ja nicht mal auf Verdacht raus. Lächerlich kalt. Wirklich bitterkalt. Ja. Von daher, ja... Vielleicht langsam verliere ich auch die Lust dran, ohne. Weil ich dachte, ich kaufe mir die, spiele ab und zu mal Super Mario und denke mir dann, ach, jetzt hast du schon die Lust dran verloren. Aber ich glaube, ich verliere die Lust dran, bevor ich sie überhaupt besitze. Ja, aber dann spart Geld, auch nicht schlecht. Spart Geld, ja. Ja, ich habe mir jetzt eine PlayStation 4 gekauft zu Weihnachten. Oh. Ja. Aber es gibt irgendwie kaum Spiele, die geil sind. Habe ich erst danach gecheckt. Aber die lädt man nur noch runter, oder? Also nee, man geht immer in den Laden und kauft Spiele, oder? Das ist doch alles so online. Nö, nee, geht beides. Ja? Ja. Heute habe ich mir eins runtergeladen. Aber die ist doch schon lange da, oder? Ja, ja. Und die war jetzt halt billig. Okay. 200 Euro oder so. Und ich dachte, das kaufe ich mir jetzt mal. Ja. Gönn ich mir mal. Gönn dir. Muss ich mir mal gönnen. Ja. Und jetzt sitze ich da mal davor und spiele ein Spiel und das ist irgendwie ziemlich lame, das Spiel. Heute habe ich mir ein neues gekauft. Online, also als ja. Download-Titel. Gaming Fast Food war das, also Call of Duty. Das ist eigentlich okay. Peinlich zu spielen. Ah, okay. Aber ist irgendwie doch geil. So wie es peinlich ist, zu McDonald's zu gehen, aber es ist doch irgendwie geil. Also ich bin kein Gamer, aber deswegen auch Gaming Fast Food, weil ich dachte eigentlich, du hättest dir jetzt so ein Spiel runtergeladen, was wie Theme Park ist, weißt du, wo du deinen Achterbahnpark aufbaust, deinen Freizeitpark, dass du dir das Spiel Gaming Fast Food gekauft hast. Ach so, das Spiel. So ein Fast Food Simulator irgendwie so. Ja, so eine Wirtschaftssimulation, ne? Ja. Oder halt einfach auch nur ein Restaurant und du musst halt immer den Burger erfinden, sonst bleiben die Gäste weg. Ja, gibt es ganz viele so Spiele. Ja, ich also habe auch Fast Food, weiß ich, aber es gibt so Pizza Connection und so ein Scheiß. Echt? Ganz witzig. Jetzt soll ja auch ein Goat Simulator mittlerweile geben. Ja, der ist wohl so ein Witz. Der ist ziemlich krank, ja. Ja. Da kann man einfach mit einer Ziege rumlaufen, oder? Ja, gibt es auch auf dem Handy. Echt? Spielen, ja. Als App, oder wie? Mhm. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, da kannst du mit einer Ziege und alles kaputt machen mit der Ziege. Die hat so eine Zunge, die kannst du rausschießen. Dann kannst du wirklich, die ist sehr stark, die Zunge der Ziege. Eine starke. Also kannst auch Autos damit rumschmeißen oder okay, Menschen oder. Alles wie diese Aufnahme von dieser einen wütenden Ziege, da gibt es so einen YouTube-Clip, da Goat went crazy oder so. Das ist einfach so eine Ziege in der Ortschaft gelandet und die greift einfach jeden an, der da vorbeikommt. Also sie steht einfach aggressiv auf dem Bürgersteig und jeder Mensch, der da vorbeikommt, den greift sie einfach an. Vielleicht war die das Vorbild für das Spiel. Und die Leute sind auch total deeskalierend und treten die Ziege halt dann weg oder so. Man muss sich ja wehren. Ja, klar. Und sagen so, ey, Ziege, nee. Der Mensch ist der Chef. Ja, und die Ziege macht aber einfach knallhart weiter. So. Und was ist aus der Ziege geworden? Wie gesagt, war ein YouTube-Clip. Ist nicht weiter recherchiert. Machst nee. Du das nicht bei YouTube-Clips? Nee, da war ich schon eigentlich so eine Mensch. Aufarbeitung unten im Titel dann oder so. Aber da kam nichts. Oh, das war ein Vorsatz fürs neue Jahr von mir. Nicht mehr runterscrollen bei YouTube-Videos. Warum? Das macht man ja automatisch bei, vor allem wenn es um was politisch Brisantes geht. Achso, und dann scroll ich immer runter. Lesen. Und da wird es dann immer so, also es zieht dich immer runter. Jedes Mal, wenn du den Scheiß liest. Das ist eigentlich wie Tagesschau-Kommentare. Ja. Also wenn die Tagesschau was postet, da dauert eigentlich keine Minute, bis der erste rechte Troll da irgendwie, egal auf welches Thema. Also, ja, Bundesgartenschau in Koblenz gestartet. War klar, dass es nicht bei uns ist, ja, in Sachsen. Ja, Flüchtlingsheime in der Nähe, deswegen haben sie da die Bundesgartenschau hingetan. So Kommentare kommen dann halt. Und dann hast du halt auch schon keine Lust mehr. Ja, und deshalb hatte ich mir vorgenommen, als einzigen Vorsatz für 2017, nicht mehr runterscrollen bei YouTube. Ich schaff's nicht, ich mach's trotzdem jedes Mal. Ja, obwohl bei YouTube lese ich auch gar nicht so gerne Kommentare. Ja, ich auch nicht, aber ich mach's trotzdem. Nee, auch nicht vom Inhalt, sondern einfach so von der Aufbereitung her, weil das Video ja oben ist und dann verlierst du irgendwie. Ja, so. Irgendwann verliert man das Interesse oder denkst du, was sagen die jetzt dazu? Dann scrollt man automatisch runter. Das ist so ein Reflex. Ja, das ist auch bei mir so ein Facebook-Reflex, muss ich ehrlich sagen. Die Kommentare zu lesen und dann rege ich mich tatsächlich genau. auf. Und eigentlich sollte man ja, also ich bin mir da unsicher, eigentlich gibt man ja so Futter, aber mittlerweile, wenn man argumentiert, erreicht man ja auch keinen mehr in so postfaktischen Zeiten. Ja. Oder alternativfaktischen Zeiten. Antwortest du dann auch sogar? Oder? Nee, antworte nie, aber manche Leute sagen ja, haha, sollte man mal aufklären, sollte man widersprechen, darf man nicht so ungesagt. Aber die Leute verstehen dich ja gar nicht. Also die wollen dich ja gar nicht hören, die verstehen dich einfach gar nicht. Nicht, weil es zu kompliziert ist, wenn man antwortet, sondern sie hören gar nicht zu. Sie merken nur, oh, ist dagegen und dann schreiben sie ihre komische Meinung. Ja, furchtbare Menschen, diese Internetnutzer. Ja, und eigentlich alle, also gefühlt. Im Prinzip schon, ja. Also alle, alle Kommentatoren im Internet. Ein paar sind witzig auch. Gibt es auch viele witzige Leute. Die werden dann immer hochgebotet. Ja, gibt, glaube ich, einfach nur Witz oder Hass. Also. Ja, genau. Ja. Oder auch so, ich liebe dich und Herz und. Ja, habe ich wenige Freunde. Muss mal. Unter meinen Facebook-Freunden besteht wenig Liebe. Also. Das mache ich manchmal bei, gehe ich einfach nur um mich, weiß ich nicht warum, um mich zu quälen, oder es ist irgendwie so Masochismus auf die Twitter-Seiten von diesen YouTube-Stars, wie Sami Slimani oder okay. Bibi's Beauty Palace, was die so twittern ja. und was die für Follower haben ja. und was die denen so schreiben. Da sind viele Herzen drin. Es ist sehr, sehr kaputt, die ja. Welt. Ja, guckst dir echt mal an. Die haben irgendwie 25 Milliarden Follower. Ich habe mir tatsächlich mal nur die Videos von diesem Sami Slimani mal vor vier Jahren oder so gegeben, wo ich echt fassungslos, also ich habe mir, glaube ich, 20 am Stück angeschaut, weil ich einfach fassungslos war. Das ist Masochismus. Weil ich wirklich fassungslos war, ja. wie wenig Inhalte auch passiert. Also ja. in einer Folge hat er die Armkonsole seines Autos vorgestellt. Also da, wo du Sachen zwischen den Fahrersitz und Beifahrersitz reintun kannst. Okay. Und hat zu den einzelnen Produkten, weil er da so drin hat. Und er hatte auch total faszinierendes Zeug da drin, wie zum Beispiel ein Labello, wäre man nie drauf gekommen. Ne? Große Packung Kaugummis zum Beispiel, Kleingeld. Diese Mäuse. Hier quietscht. Ja, das, wenn der Nachbar vom Tonstudio die Rollos hochzieht, also der von unten. Dann quietscht der Fußboden, komischerweise. Okay, ja, Entschuldigung. Ja. Kleingeld hat er zum Beispiel auch noch in der Lehne. Eine Packung Tempo. Der ist doch bestimmt gesponsert von Kleingeld. Ja, er hat die Produkte alle genannt. Also so, die Wickless hier, die kaufe ich am liebsten irgendwie. Mhm. Aber da ging halt 5 Minuten und er redet einfach nur über Sachen, die er in der Armlehne seines Autos hat. Wahnsinn. Und in der anderen Folge hat er sein Auto abgeholt. Was hat er denn für ein Auto? So ein Benz, so ein was teures. Knatschneuer Benz, so den er wahrscheinlich mit YouTube verdient hat. Ja. So, ja, wie du, den E280, aber den neuen mit AMG. Mit dem, ja, AMG und den Schlappen, hier die großen Schlappen. Bräutschlappe. Bräutschlappe. Ja. Nee, ich habe gar kein Auto. Entschuldigung, du hast ein Auto. Ich habe kein Auto. Du hast kein Auto. Hä? Okay. Du hast nur eine Mittelkonsole. Ich habe nur eine Mittelkonsole. Also ich habe hier draußen, da wo die Nachbarn die Autos parken, habe ich 2 Sitze stehen, 2 Autositze und dazwischen eine Mittelkonsole. Und da habe ich, zum Beispiel habe ich da drin so Kaugummis. Von welcher Firma denn? Gibt einen anderen Hersteller als Wrigley's? Weiß ich nicht. Ich glaube, Orbit gehören auch zu Wrigley's. Ich bin auch eher so der Fisherman's Friend. Ich bin gar nichts. Ich bin der Fisherman's Friend. Ich habe da Fisherman's Friend drin. Fisherman's Friend. Also das Fichers Freund. Ich hast du drin in der Mittelkonsole. Und, ja. Ich kaue nicht. Oder okay. Ich lutsche. Also gar nichts. Seit ich angefangen habe zu rauchen, kaust du nichts. Gar nichts, nee. Also so nee. Auch beim Essen? Doch. Nein, also was man nicht runterschlucken kann, nehme ich nicht in den Mund. Okay. Außer meine Zahnbürste und Zigaretten. Was nimmt man noch in den Mund, was man nicht runterschluckt? Gute Frage. Gibt eigentlich nichts Zahnbürste. Mehr. Ich überlege gerade, was könnte man denn noch in den Mund nehmen? Schwere Frage. Ja. Wir sind beide nicht homosexuell. Kann man abhaken. Abhaken. Also Mund Stichwort nehmen. Abhaken. Ja, wenn du kein Kaugummi nimmst, also weil die schluckt man auch nicht runter. Naja. Kann man. Huba Buba habe ich immer runtergeschluckt als kleiner Mann, weil ich es so lecker fand. Ja, da passiert auch, glaube ich, nichts. Außer, dass man nicht... Also bisschen schwerer der Magen zersetzt den wahrscheinlich genauso schnell wie alles andere. Aber, ja, das ist die Frage, schluckt man Bonbon runter? Also du zerlutschst das ja und dann schluckst du ja mal dabei. Also verdunstet ja nicht. Ja. Nee, benutze ich auch nicht, Bonbons. Ja. Aber wäre schon schön, wenn du wie so eine Python einfach alles immer ungekaut schlucken würdest. Immer so, ja. So den Kiefer ausklappst und dann einfach immer alles reinschiebst. Rouladen. Oder so. Deep Throat Peter. Nee, das war. Also, nee, ich kaue nichts. Das wollte ich nur kurz zu Protokoll geben. Okay. Also auch kein Essen, oder wie? Deshalb habe ich auch keine Mittelkonsole. Ah. Ja. Und ich habe in meiner Mittelkonsole eigentlich auch nur ein paar Fisherman's Friend drin. Und ein Tempo. Also, weißt du, so wie wenn man abends rausgeht, dann nimmt man die ganze Packung mit, dann steckt man sich so ein frisches Tempo rein. Ja, ich nehme mal 2. Ja, ich nehme mal ein paar aus der Packung raus. Ja. Deshalb liegen in meinem Zimmer überall rausgenommene Taschentücher rum. Ja. Und ich bin so jemand, ich tue mir die dann immer hier hinten. Guck mal, hier habe ich noch 2 drin. wenn man so rausgeht irgendwo. Ach, ich mache das immer mit Packung. Und wenn ich die Hose dann wasche, dann werfe ich meistens die zwei unbenutzten Tempos weg, weil die ja schon irgendwie zwei Tage in der Hose da mit drauf rumsaßen. Ja. Also von daher. Deshalb mache ich immer, lasse ich das Plastik dran und tue die, also zwei Tempos in der Tempopackung. Also machst du eigentlich die umgekehrte Taktik zu mir. Ich nehme zwei Tempos raus und lasse die Packung hier liegen. Genau, ich nehme acht raus, lege die auf meinen Tisch. Die kann ich da immer mal brauchen. Ja. Braucht man ja immer am Schreibtisch. Falls man wieder so Sachen reingeschoben hat. Ja. Oder dabei nicht gekaut hat, dann fällt ja alles auch immer so. Das ist mir aber zu schade eigentlich. Also ein Taschentuch zu verschwenden, um mir den Mund abzuputzen nach dem Essen. Ja. Ja. Das, dann denke ich, ach, das ist zu teuer eigentlich. Das ist mir zu schade. Ich irgendwie meine Handhaut und reibst dann in die Hose oder so. Was beim Essen so? Ja, ja, wenn ich jetzt Pommes mit Ketchup esse und oder Schokoladeneis. Mhm. Dann ist es mir zu schade, ein Tempo zu benutzen, um mir den Mund abzuwischen. Mhm. Komisch, ne? Ja. Gab mal so eine ziemlich geniale Erfindung, die haben Generationen vor uns benutzt, aber die sind bei uns irgendwie ausgestorben. Stofftaschen hier? Nee, Servietten. Servietten. Die hat man damals beim Essen einfach benutzt, weißt du, da hat man. Ja, ja, ja. Und die gab da auch so ein schönes Muster. Ja, das gibt es bei uns nachher an Weihnachten, ja. Ne, an den Eltern. Die faltet man dann auch so schön links. Ja, ja, immer in der Mitte knicken. Ja. Genau. Ja, jedenfalls dafür, also für dieses Problem, was du eben geschildert hast, wären Servietten eigentlich die ideale Lösung. Ja, aber das ist ja auch Verschwendung. Oder du hängst dir halt so, wie man auf Toilette hat, so einen Klopapierrollenhalter, auch neben deinen Essplatz. Dann hätte man immer so, weißt du, dann kann man auch, wenn man jetzt so viel Papier verschwenden will, sich so einen Streifen Klopapier nur abziehen, weil man so einen Halter direkt neben dem Essen sieht. Ja. Aber das sieht auch blöd aus, oder? Hier kannst du ja Klopapier mit schönem Deko kaufen irgendwie. Nerz-Klopapier. Nee, ich mache es einfach mit meiner Handhaut, weil die kann ich nicht abwaschbar. Ja. Und ich verschwende keine wertvollen Ressourcen dieser Erde, auf der wir leben, alle zusammen. Obwohl, du, wenn du alles an deiner Hose abwäschst, dann... Ja, die muss ja eh waschen irgendwann. Ja, irgendwann halt. Aber ich mache es immer hier hinten am Gesäß. Ja, dann hast du da du hast eben von Schokopudding geredet. Schokoladeneis. Schokoladeneis am Po. Das sehe ich ja nicht. Ja. Was denken die anderen Leute, wenn du wieder mit deiner Bierdose in Stuttgart-West irgendwo rumhängst an der Kreuzung? Schokoladeneis am Gesäß, eine Bierdose in der Hand, eh immer am Brüllen. Ja, dann laufe ich aber ganz schnell weg. Ja, ja, cool. Jo, ich weiß jetzt nicht. Wollen wir mal hier unseren Kollegen, oder hast du noch da eine Idee? Wir können noch medizinische Begriffe für Sachen. Oh, ja. Ich habe noch ein Wort, also eine Sache. Soll ich wieder raten? Ja, ja, du rätst mal. Geht wunderbar daneben auch. Schlaf in den Augen. Schlaf in den Augen, also dieser Knissel, den man morgens da hat. Knissel heißt es bei dir, das heißt bei jedem anders. Nee, sag mal Schlaf in den Augen, aber ich wollte noch mal ein bisschen... Also ja, Schlaf, Sand, Sandmännchen, ja. Schlaf. Sand, ja. Sandmann, hast du lieber Sandmann, wann kommst du? Bitte? Genau der. Ja. Ja, weißt du den medizinischen Begriff? Gott. Ich auch nicht. Gibt's wieder nicht in diesem Internet auf der Welt. Ach, gibt da keinen Begriff. Schon wieder nicht, wie Popel, gab's ja auch keinen Begriff. Aber das ist noch viel schwerer da, überhaupt sich einen auszudenken auch. Ja, also es gab Sekret war das mit der Nase. Nasensekret. Also ein widerliches Wort war dann in dieser langen Auflistung bei Wikipedia bei Augenbutter. Augenbutter. Das klingt ziemlich widerlich. Ja, aber das ist tatsächlich, da kann man sich auch schwer irgendwie... Wenn ihr eins wisst... Oder wenn ihr Mediziner seid, die sich mit Augensekreten beschäftigen, bitte an uns weiterleiten. Vielleicht sollten wir auch mal einen Mediziner suchen, den wir mal anrufen können. Dr. Augen. Besten Allgemeinmediziner, der weiß ja wahrscheinlich am meisten Begriffe. Ja, die kennen sich aus. Kennst du Mediziner privat? Ich glaube nicht. Nicht im direkten Freundeskreis, nee. Auch nicht im indirekten. Doch, Allgemeinmediziner. Ja, hör auf. Gehst du gern zum Arzt? Nee, ich gehe überhaupt nicht. Gehst du zum Arzt? Nee. Ich auch nicht. Also letztes Mal beim Arzt war ich, als ich eine Angina hatte. Und da habe ich auch 2 Tage gebraucht, bis ich zum Arzt gegangen bin. Okay. Aber da hatte ich keine andere Wahl mehr, weil ich starke Mittel brauchte, um diese Angina zu überstehen. Aber das ist mittlerweile auch 3 Jahre her wieder. Echt so lange? Ja. 3 Jahre warst du bei keinem Arzt? Nee. Doch, beim Zahnarzt. Ja. Einmal. Da gehe ich nicht so gern hin. Nee, ich hasse zum Zahnarzt. Also Zahnarzt ist ganz oben auf meiner Liste von Hassärzten. Ja, die können ja Angst dafür. Du hast nur Angst davor. Das ja, klar. Das ist Angst. Ja, so, also... Ja, kenne ich. Irgendwie müssen sie den Job ja auch mal, also irgendeiner muss ja die Zähne wieder gerade machen. Aber das ist auch eigentlich der einzige, also wenn ich jetzt über Ärzte nachdenke, sag spontan Arzt, zu dem du auf gar keinen Fall willst, würde ich Zahnarzt sagen und danach müsste ich überlegen. Ja, irgendwas mit Arschloch oder Hoden oder Penis oder so. Ja, aber da passiert ja jetzt erstmal auch nicht so viel Schmerz, also und du gehst ja nicht spontan, du musst da nicht immer hin. Ja, das stimmt. Also das ist so... Der Zahnarzt ist halt auch hochfrequentiert, deswegen ist er, glaube ich, auch so verhasst. Und die haben ja auch die Statistik höchste Selbstmordquote aller Ärzte. Die Ärzte selber? Nee, die Zahnärzte. Ja, meine unter ich. Unter den Ärzten die bringen die höchste um. Suizidquote, ja. Echt? Ja. Aber die sind doch so reich. Ja, das ist auch tatsächlich, gibt kein theoretisches Erklärungsmodell dafür. Warum Zahnärzte da kommt der sich, Streetworker wieder. Der Streetworker kommt durch. Warum Zahnärzte sich... am häufigsten umbringen, weil die ja auch nichts mit Tod, also kein Mensch stirbt, also wahrscheinlich sterben schon manche Leute, auch beim Zahnarzt, ja, aber wahrscheinlich durch einen Herzinfarkt, aber kein Mensch stirbt jetzt erstmal jetzt bei unserer medizinischen Versorgung wegen seinen Zähnen. Ja. Und wenn er zum Zahnarzt geht, dann erst recht nicht. Ja, und deswegen ist dann eigentlich schon so, also die... Zum Ausgleich bringen die sich dann um, weil sie keinen umbringen. Vielleicht. Vielleicht, ja. Aber müssen Dermatologen dann... Ärzte müssen Quoten erfüllen, gewisse Anzahl an Menschen töten jedes Jahr und die schaffen es nie, deshalb bringen sie sich irgendwann selber um. Ja. Weil für die Quote, für das höhere Ziel. Da meldet sich irgendwann die kassenärztliche, nee, nicht die kassenärztliche Vereinigung, sondern die Vereinigung der Krankenkassen meldet sich. Ja, oder also das Weltjudentum, irgendwas Verschwörerisches. Hier, Herr Dr. Borhuber, bei Ihnen ist ja noch gar keiner in der Praxis gestorben, wie kann das denn sein? Meine Zeit ist gekommen. Diese Clipketten, wo du immer so eine Serviette auf die Brust fängt er dann an, langsam zu weben oder so. Meine Zeit ist gekommen. Schnur. Dann gönnt er sich noch eine letzte Mundspülung und dass er saubere Zähne hat. Beim letzten Mal haben wir ziemlich viel rumgespuckt, fällt mir gerade auf, weil ich gerade wieder gespuckt habe. Gespuckt? Also über Spucken geredet haben, ja. Ach, Spucken, das wollten wir noch nachreichen. Wir hatten den medizinischen Begriff für Kotzen oder Spucke, nicht? Das habe ich extra nochmal recherchiert. Auf Griechisch ist es Emesis oder Emesis, Emesis, Emesis. Dein Handy macht ziemlich viele Geräusche heute. Nee, das war deins vorhin. Nee, ja, eben schon, ja aber... Ja. Oder Vomitu. Vomitu? Also Vomit. Ne? Vomituare, was weiß ich, das ist Lateinisch. Cool. Ja, das wollte ich noch nach. Ist auch nicht interessant oder witzig. Aber wir sind ja gerade mitten bei medizinische Fachbegriffe. Yay. Da, da, da, da. Augen. Augenbutter. Augenbutter. Aber das klingt eher so wie so... Wenn du halt so trockene Augen hast, dann nimmst du halt so ein Kleckschen Augenbutter und schmierst sie da so. Weißt du, wie so Lippenbalsam, Lippenbalm und Augenbutter. Wäre eigentlich auch so eine schöne Geschenkbox. Die könnte man eigentlich mal machen. So. Augenbutter. So zur Weihnachtszeit rausbringen. Also Lippenbalm und Augenbutter in einer Geschenkbox drin. Und dann halt einfach so ein Stück Butter und ich glaube, da passiert nichts, wenn du dir Butter in die Augen reibst. Das ist vielleicht Pickel. Am Lied. Lidpickel. Lidpickel hat man von Augenbutter. Sehr kleidende Lidpickel. Ja, aber das ist ja im Endeffekt auch wahrscheinlich heißt er auch einfach nur getrocknetes Sekret. Weil Sekret ist ja eigentlich alle Flüssigkeit, die irgendwie aus dem Körper läuft. Und das Tränenflüssigkeit ja im Endeffekt auch. Ja, irgendwas mit Salz drin. Ja. Also total unspektakulär und langweilig. Ja, aber es ist eine interessante Flüssigkeit. Ja, auf jeden Fall. Und man weiß den Namen nicht. Man nennt es halt Schlaf oder Schlafsand. Sandmann, lieber Sandmann. Hast du Sandmann geguckt als junger Mann? Ich habe Sandmann tatsächlich früher geschaut und musste danach auch im Bett. Ja, ich auch. Ja, weil da lief das ja noch auf der ARD irgendwie. Ich glaube im dritten, oder? Oder im dritten, aber jedenfalls auf der, vor der Tagesschau kam Sandmann 5 Minuten und dann hieß es... Nee, es war früher, glaube ich, um 6 schon. Also. Dann vor der Landesschau oder so. Ja, ich glaube, ich habe es im SWR immer um 6 rum geguckt. Ist ja auch unglaublich, wie früh Kinder schlafen gehen, gell? Ja, Wahnsinn. Und dann, wie spät sie dann aufstehen. Ja. Also, die stehen schon früh auf, so, denkt man, oh Gott, die Kinder wieder um 7 wach. Ja, oder die sind halt auch schon seit... seit 8 im Bett, dann will ich auch um 6 aufstehen. Oder so seit 6, irgendwie 6 Stunden plus 6 Stunden, 12 Stunden immer pennen. Ja, ja. Eigentlich wie betrunkene Teenies. Ja, stimmt. Also Kleinkinder sind eigentlich immer wie betrunkene Kinder. Ja, da gibt es so eine Kurve, also Säuglinge schlafen 18 Stunden am Tag, Kleinkinder 12, Teenager 10, 11 und uralte Leute schlafen ja dann nur noch 5 oder so. Ja. Irgendwann geht es dann wieder hoch. Aber das ist richtig ein, alte schläft man auch wieder. Das ist auch komisch eigentlich, gell? Also wenn du überlegst, dass du als älterer Mensch brauchst du ja eigentlich mehr Schlaf, weil der Körper ist ja auch mehr kaputt. Schlaf ist ja schon zur Regeneration da. So, als wird der Körper einfach sagen, kriege ich eh nicht mehr alles repariert, leg dich jetzt mal kurz hin und dann stehst du halt wieder auf. Vielleicht ist man zu busy irgendwann. Aber, ja. Oder in der Kindheit muss halt viel mehr produziert werden, weil du musst ja erstmal den Körper aufbauen, den du dann zerfallen lässt. Also in der Pubertät wächst der auch noch immer und deswegen so ab 20 braucht man dann halt auch schon mal ein bisschen weniger Schlaf und ab 30 dann erst recht, weil der Körper zerfällt ja nur noch, da wird ja nichts mehr repariert. Das kann sein, ja. Hey, so. Wow, ja. Schlau. Wahrscheinlich ist das die Antwort. Alle, die gerade an der Doktorarbeit sitzen zu Schlaf, ja, bitteschön. Könnt ihr zumachen, euer Buch. Genau, aber zitiert bitte vernünftig diesen Podcast. Folge 2, Weblink rein, Online-Quelle, abgerufen am und dann bitte die Minuten noch angeben. Genau. Und auch, ja, uns dankend erwähnen im Dankwort. Uns einfach auf den Titel schreiben, also vorne drauf aufs Buch. Ja, das statt eurem Namen. Das Schaumbad. Ja. Jean-Paul Krümm und Peter. Peter, ja. Einfach kurz, knackig. Ja, das Schaumbad. Euren Namen könnt ihr dann weglassen eigentlich. Ja. Vielleicht kriegen wir dann auch einen Doktor geschenkt. Wir kriegen dann auch alle Doktoren. Doktorenwürden. Ja. Du, Feedback zu unserer letzten Folge war, dass es sehr gut ankam, war unsere beste Rubrik sozusagen, unsere Tiere-Rubrik. Jetzt stehe ich schon wieder so unter Druck, dass ich eine Bomben-Story raushauen soll? Nee, aber wir hätten auch ganz nett über Tiere geredet. Wir können Stereotyp auspacken, aber wir hatten hauptsächlich weibliche Hörer und wir haben nett über Tiere geredet. Ja, vielleicht lag es auch. Aber ich finde es auch eigentlich eine ganz, ganz nette Rubrik, so Tiere. Und deine Hunde-Popo-Abwisch-Story hat mich auch nachhaltig verstört. Ja, oh, im gleichen Wald fällt mir gerade ein. Sogar ist mir gleicher Wald, gleicher Ort. Ist da eine Tiere-Story? Anderer Hund, ja, Tiere-Story. Ah, warte dann. Oh, müssen wir singen wieder. Tiere! Tiere. Tiere! Tiere, Tiere, Tiere! Tiere, yeah. Tiere! Tiere! Willkommen, liebe Gäste, in unserer beliebten, in der unserer beliebtesten Rubrik Tiere. Bitte. Tiere! Ja, in diesem Wald, gleicher Wald, wie du das auch gesehen hast mit dem riesigen. Ja, ja, genau, gleicher Wald, ein bisschen kälter war es, das war jetzt erst. Kürzlich, ist ja gerade arschkalt. Warst du wieder joggen? Ja, ja. Ich immer, jeden Tag. Ja. In diesem Wald. In diesem Wald. Ich will nicht wissen, was du da wirklich tust, aber ja. Wahrscheinlich ein Hütchen bauen. Wir haben ja früher als Kinder tatsächlich im Wald Hütten gebaut. Die Hütten bei euch? Bei uns ist Lager. Lager. Ja, das war bei uns politisch verbrannt. Lager. Ja. Ja, klingt halt. Also gibt keine viel. Also ich kenne selten ein gutes Lager. Und Hütten. Ja, ist doch ein normales Wort. Eigentlich schon, ja. Führer. Auch ein normales Wort. Reiseführer, ja. Führer, Haus, Führerschein. Fahrzeugführer. Unser Führer. Das glaube ich dann falsch. Nur wegen unser? Ja. Also kannst du nur sagen, wenn du auf einer Reise bist, der Reiseführer gerade was sagt und dann auch unser Führer. Unser Führer, der einen guten Witz macht. Unser Führer. Ja. Aber sonst ist er, glaube ich, Oder mein Führer. Kannst du auch nur sagen, wenn du von einem persönlichen Reiseführer hast und dann fragt jemand, ey, wer ist er? Und dann sagt er, ist mein Führer. Ja. Aber sonst kannst du das auch nicht sagen. Ja. Aber genau in diesem Wald warst du joggen. Ja, und dann war es so ein verfickter Hund. Ja, der Hund kann ja nichts dafür, wenn ich da wie ein Irrer den Berg runterrenne. Ich war sehr schnell, weil es bergab. Man soll Berge auch gar nicht bergab rennen. Ich funk dir die ganze Zeit dazwischen, aber ich sehe so viele problematische Sachen, die du da in den Wald treibst. Aber ja, doch. War eine leichtfertig. Ja, es geht nicht 1000 Grad bergab, sondern also es ging aber bergab. Und dann ist man natürlich schneller als bergauf. Muss auf die Kniegelenke aufpassen. Ja, ach, um Gottes Willen, ich bin ja jung, ich bin 19 Jahre. Stimmt, ja. Elektroingenieur. Ja. Und der war halt ohne Leine und fängt an, mich anzubellen, mich anzuschreien und anzubellen. Und schreien nicht. Und dann habe ich die Besitzerin nur, bin dann stehen geblieben, weil du willst ja nicht weiter rennen, sonst beißt sie in die Wade oder so. Habe ich die Alkohol in den Kopf geschüttelt und die Frau auch so, hat auch einen Kopf geschüttelt und sorry und was weiß ich. Und dann habe ich sie böse angeguckt und weiter den Kopf geschüttelt. Und also den Hund oder sie? Also die Besitzerin. Die Besitzerin, weil sie ihren Drecksköter. Ja. Ich liebe Hunde, ich liebe alle Tiere. Nein. Auf jeden Fall habe ich sie böse angeguckt, bin dann weitergelaufen und keine 500 Meter später oder Kilometer, was weiß ich, das war gerade bei meinem Schlusssprint bergab, war ich auch echt schnell. Ja, wenn dann so eine Tonne, so ein drahtiger Typ wie ich, da den Berg runtergerannt. Ich habe ja mal im Stuttgarter Westen einfach an einer Straße gestanden, so ein Börek in der einen Hand, eine Cola in der anderen Hand, war gerade meine Wampe am Mästen und dann bist du vorbeigelaufen. Echt? Ja. Das habe ich mal gesehen. Ja, so wie so ein Blitz einfach und dann dachte ich, kann eigentlich nur Peter gewesen sein. Kann eigentlich. Dann war ein Motorradfahrer. Ja, wir sind ungefähr gleich schnell. Ja, von daher. Also dein letzter Sprint? Ja, am Schluss gebe ich mal Gas, weil ich dann auch meine Zeit irgendwie retten will. Also ich will mal gerne unter 6 Minuten auf dem Kilo, also unter 10 km/h, also schneller als 10 km/h sein. Deshalb gebe ich am Ende meistens mal Gas, dass ich die Durchschnittsgeschwindigkeit, um mich dann geil zu fühlen. Mhm. Für meine ganzen Follower auf Strava. Strava ist das Facebook für Läufer. Also ich kann man das echt sagen. Lame, ja. So einer bin ich. Da hast du wirklich... Ich habe da tatsächlich 2 Follower, die ich nicht kenne, die jedes Mal meine Läufe liken. Der eine heißt irgendwie Matthias Beutus, kommt aus Brandenburg. Und dann habe ich noch einen, auch vom Arsch der Welt, der jedes Mal meinen Lauf liked. Cool, vielleicht solltest du da mal Werbung für unseren Podcast machen, dann haben wir 2 Zuhörer. Ja. Grüß dich, Matthias, hi, grüß dich. M. Beutus, du bist ein geiler Typ. Wo war ich jetzt? Tiere. Schlusssprint, genau. Also genau, und dann wir schon echt ein paar hundert Meter weiter und der nächste Hund, der mich anbellt. Mhm. Und dann habe ich den Besitzer, das war dann ein Herr, den habe ich dann echt angeschrien, auf offener... Also so in der Öffentlichkeit Leute laut anbrüllen. Kennt man gar nicht von dir so. Ja, nee, allgemein macht das kaum jemand, oder? Ja, manchmal doch im Straßenverkehr ist es üblich eigentlich. Also ja, stimmt. Dass so, also Autofahrer brüllen Fußgänger an, Fußgänger brüllen Fahrradfahrer an, Fahrradfahrer brüllen Autofahrer an, LKW-Fahrer überfahren Fahrradfahrer und brüllen danach Fußgänger an. Also da wird viel gebrüllt im Straßenverkehr. Ja, aber das war ich auch überrascht von mir, aber es war in der Situation sehr angebracht, fand ich. Das ist ein scheiß Hund, ein verfickten Hund. Also ich bin auch ausfällig geworden mit meiner Wortwahl. Okay, das ist also richtig vulgär. Kriegt man eure scheiß Hunde. Lass mich raten, weil er gesagt hat, der beißt nicht. Ja, so, im Kopf geschüttelt und so. Ja. Ja, furchtbar. Ätzende Viecher. Ja, dass man in Wäldern einfach laufen kann, ohne von Hunden angebellt zu werden. Also Jogger und Hunde sind halt einfach... Feinde, glaube ich. Und die Hunde können ja nichts dafür. Denen bin ich auch nicht böse, sondern diesen beschissenen Besitzern. Aber besteht in dem Wald vielleicht sogar Leinenpflicht? Ja, überall, oder? In Deutschland. Nee, du musst doch wohl, irgendwo muss dein Hund doch auch mal frei sein. Nee, also nicht in so einer hochbevölkerten Gegend wie hier. Also, ich meine, glaube ich nicht. In Brandenburg bei Herr Beutus vielleicht. Ja, auch so in der Eifel in meiner Kindheit war ja, oder tatsächlich so, wenn du da meinem Hund begegnet warst, warst du froh, weil das war nochmal ein Lebewesen irgendwie. Also so, weißt du. Ja. Ach, grüß Sie. Also, grüß Gott, tagelang nichts anderes als Hunde gesehen. Also, zwei Dalmatiner, die zusammen rumhingen. Den hatte ich dann kurz aus dem Reh gerissen und dann sind wir wieder weitergezogen, damit ich nochmal menschliches Leben entdecken kann. Aber ja. Mammute gejagt. Ja. Irgendwo zwischen Schwürzheim und Weinsheim im Wald. Schwürzheim. Da will echt keiner wohnen. Ich kenne sogar einen von da. Okay, sorry. Sorry. Nee, nur wegen Namen. Ja. Stimmt, ist da voll schön. Ich meine, wer will in Darmstadt wohnen? Und ich war da mal, ist ganz, ganz nett eigentlich, die Stadt. Echt? Ich stelle mir Darmstadt immer vor wie Pforzheim. Ich hatte da einen sehr lustigen Abend am Vorbesuch, deshalb habe ich keine schlechte Meinung zu Darmstadt, aber der Name ist einfach scheiße. Ja, ist der von Proktologe? Nee, der wohnt auch gar nicht mehr. Achso, okay. Aber du kennst ja auch keinen Arzt, siehst du mal. So wollte ich dich testen, ob du so scheiße mit dem Podcast. Junge, Junge. Weil wir haben uns ja von vornherein abgemacht, dass wir nur die Wahrheit hier sprechen. Ja. Hast du schon mal gelogen im Podcast? Oder hier allgemein? Im Schaumbad? Also hier. Bei uns in der Wanne? Nee. In der Wanne herrscht absolute, heißt es Hosen runter. Ja. Hosen runter. Hosen. Wir sind ja auch ohne Hose hier. Genau. Wir würden auch niemals Sachen verschleiern oder so oder umschreiben einfach. Ja. Genau. Das ist der schonungslose Blick in unseren Alltag. Jo. Ja, ich habe noch eine lame Hunde-Geschichte. Die ich wirklich ja, fand. So gut war. Also eigentlich die war auch nicht, also auch nicht so. Also letztes Mal war der Schockpotenzial halt viel höher. Da war eine Frau, die ihrem Hund den Arsch abwischt. Das halt, weißt du, diesmal bist du halt gelaufen und wurdest von Hunden angebellt. Ja, I'm sorry, passiert ja eigentlich nie Menschen. Nie. Nee. Nee, selten, das ist glaube ich der erste. Ja, ja, und dann ich bin noch gespannt auf deine zweite Geschichte. Ja, oh Gott, jetzt ist wieder so ein Druck. Die ist noch lähmer. Cool. Ich habe einen Hund mit Schuhen gesehen. Mit vier kleinen Schuhen. Das finde ich aber schon wieder, gibt ja auch den Superfilm Top Secret, da trägt eine Kuh Gummistiefel. Deswegen finde ich find toll, wenn Tiere Schuhe tragen. Ja, ja, das war halt so, weil es also war so halt Hunde, echt. Hundeschuhe halt. Nee, das waren schon. Oder so Schacks. Oder. Nee, es waren, also ich habe es nur von Weitem gesehen, von der U-Bahn aus. Es waren kleine Schüchen, also Menschenschuhe für Kinder, glaube ich. Lustig. So sah es zumindest aus. Aber das. Ja, aber wahrscheinlich jeder Hundenarr sagt, ja klar, Hundeschuhe brauchen wir im Winter. Ja, wahrscheinlich brauchen wir oder in der Stadt. Also, ja. Mit Scherben und Zigaretten, die brennen. Ich finde auch tatsächlich, in der Innenstadt sollte man Schuhe tragen. Also es gibt auch ja als Sommer. Hund. Ja, auch als Mensch halt vor allem. Ja. Du siehst ja immer mal im Sommer wieder Sonne. Und ich finde auch da ist korreliert ganz stark mit Treadlocks. Menschen, die Treadlocks haben, scheinen im Sommer auch in Innenstädten keine Schuhe tragen zu wollen. Wahrscheinlich, weil sie den Filz auf dem Kopf anstatt unter der Fußsohle haben oder so. Oder vielleicht auch im Kopf. So kenne ich dich ja gar nicht. So. Doch, die Zottelaffe da mit ihrer Bei Hippies. Bei so ISO-Hippies werde ich wild. In der Innenstadt trägt man einfach Schuhe. Da liegen brennende Sachen rum, brennende Zigaretten. Ja, aber das ist doch mein Problem, ne? Da sind Glasscheiben. Ja, aber der rennt ja immer da mit seinen schwarz-sohligen Füßen da rum. Dann tritt er mal irgendwo rein, dann hast du so Blutspuren. Nein, ich finde das einfach unästhetisch. Ja, ja. Also ich selber würde, sag ich mal, an der Wette, also das komische Vogel das machen will, ist doch seine Sache. Ja, aber da kommen wir so ein bisschen auch, obwohl, nee, das passt auch in die Rubrik noch rein. Und Tiere. Ja, ja. Aber sonst habe ich auch nicht, ich habe nichts Tierisches erlebt die letzte Zeit. Hab bestimmt auch, irgendwas, denk scharf nach. Ja. Taubenerlebnis vielleicht. Ich bin mit meiner Lebenspartnerin auf Teneriffa spazieren gegangen mal. Ja, und? Und da haben wir ein Hoppelhäschen gesehen. Das war nett. Tiergeschichte so. Das alles? Ja. Ihr wart auf Teneriffa in einem weit entfernten Land, wo es eigentlich Tiere, auch alle möglichen Tiere, ist ja bei Afrika in der Nähe. Ja, aber das ist ja eine trockene vulkanische Insel. Also deswegen gibt es da wahrscheinlich Tiger, Elefanten. Eidechsen haben wir ein paar gesehen. Oh. Eidechsen mag ich sehr gern. Ja. Im Gegensatz zu Hunden. Da gibt es halt auch so Wasserparks irgendwie so, wo so, da kannst du Delfine und Wale und so gucken. Aber die sind wohl hoch umstritten, deswegen wollten wir das nicht unterstützen. Ja, ihr als Vegetarier. Ja, sie sind halt da echt eingefärscht und dann sind da schreiende Kinder und schreiende Tiere und schreiende Dompteure in viel zu kleinen Wasserbecken. Schreiende Touristen. Schreiende Touristen und dann zahlst du wahrscheinlich wahnsinnig viel Eintritt, um Tiere in einem Swimmingpool zu sehen. Also ja, ein Delfin im Swimmingpool zu spotten, ist, glaube ich, jetzt nicht so die Kunst, wenn der Delfin erstmal da reingekommen ist. Ja. Außerdem war Free Willy so ein schöner Film. Ich fand den zu krass. Ich fand den nicht gut als Kind. Ich hab den nie gesehen. Ja, mir war er zu traurig. Die Schlussszene ist natürlich jedem bekannt. Sein Arm das ist ja über diese Klippe. Ja. Wie Star Wars. Ich habe Star Wars ja nie gesehen. Ja, das ist ein Rätsel. Star Wars kennt man aber trotzdem alles. Also wer ist denn Luke Skywalkers Vater? Darth Vader. Ja, stimmt. Ja, aber ich weiß auch, ob er ein Millennium Falke ist oder der Todesstern oder Chewbacca oder sonst irgendwer aus Star Wars, weil die halt immer irgendwo auftauchen. Also diese Referenzen werden immer gemacht. Ich glaube, du bist ein bisschen näher, du bist so weit weg. Ich wollte auch ein bisschen Distanz aufbauen zu Star Wars. Ja. Verstehe. Fand aber gut, wie du mir ein Zeichen gegeben hast. Ja, ich wollte es irgendwie, dass keiner merkt. Also, wir haben total professionell schon Zeichen aufgebaut. Ich habe nur, also mein Blick hat mir ein Fragezeichen angesehen. Und Peter hat mir versucht, mit seinen Händen zu verstehen zu geben, ich soll nochmal ein bisschen näher an Mikrofon. Ich wollte ihn an uns ran, an uns, also an euch und an mich ranwinken. Hallo, na. Und alle, die jetzt eingeschlafen sind. Ich werde dich wahrscheinlich selbst hassen, wenn ich nachher schneide. Aber ich werde nicht leiser drehen, weil ich muss da ja auch durch. Filme wollten wir noch reden. So, jetzt seid ihr wieder wach. Jetzt kann man über 80er-Jahre-Filme reden. Sollen wir vielleicht auch da spontan einfach eine Musik hinterlegen? Weil ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ging nochmal der Vorspann von Police Academy. Und ich glaube, das war so... Aber ich bin mir halt nicht sicher. Das war was anderes. Das Nackte Kanone wahrscheinlich, weil den habe ich ja letzt auch geschaut. Ja, du hast diese Rubrik angeteasert. Ich weiß gar nicht, worauf du hinaus willst, auf welche 80er Jahre Filme. Meinst du echt Police Academy? Nee, 90er. Gute Filme, die aber heute vielleicht auch gar nicht mehr so gut sind, aber... Klingt klassisch an, ne? Siehste. Filme aus dem letzten Millennium. Also der würde jetzt 4 Minuten gehen. Das ist ziemlich epische Musik für so einen Schwachsinn. Ja, eigentlich schon, ja. Könnte auch eine Nationalhymne von irgendeinem Staat sein. Ja. Einem militärischen Staat. So. Amerika. Amerika. USA. USA. USA. Das Land unserer Träume. Ich habe in beiden Becksdosen noch einen Schluck drin. Irgendwas ist mit dir los. Das ist komisch. Bitburger. Genau, wir wollen über Filme reden. Eigentlich will ich auch nur über Filme reden, weil wir waren ja auf dieser Party, wo wir die ganze Zeit Zed von Police Academy nachgemacht haben. Police Academy Motto Party. Und da habe ich mir dann bei Amazon in den Einkaufswagen ein paar Sachen reingetan. Auf dieser Party? Auf dieser Party. Hast du auch direkt da bestellt noch oder erst am nächsten Morgen? Ich habe, glaube ich, am nächsten Morgen bestellt. Also nicht so wie bei den Knallteufeln damals auf der Party, wo ich gesagt habe, ich brauche unbedingt Knallteufel und habe mir die einfach bestellt, sondern habe, glaube ich, am nächsten Morgen bestellt und habe mir halt die Nackte Kanone alle 3 Teile gekauft, Wayne's World, die ersten 2, gab ja auch nur 2. Die ersten noch, bis jetzt gibt es nur 2. Bei Austin Powers, weil das ist ja auch Mike Myers, also der Wayne spielt ja auch Austin Powers, sollte auch immer angeblich einen 4. Teil geben. Und das ist so ein Running, das ist eigentlich wie Chinese Democracy von Guns N' Roses. Wird ja auch immer rauskommen. So oder Half-Life 3. Oder Das Gaming-Fast-Food, damit beschäftige ich mich nicht. Half-Life 3 ist kein Fast-Food, Half-Life 3 ist mehr so Goethe. Geil. Ah, echt? Okay. Im Computerspiel. Ja, da musst du die Hörer abholen. Da sind ja bestimmt auch Fans draußen. Also Half-Life 3 ist nicht, also Half-Life 1 und 2 sind halt so die Spiele. Ja. Also größten Spiele der Welt. Die Grüßspatz. Die größten Spieler aller Zeiten, ja. Grüßspatz. Ja. Grüßspatz. Ja. Ja, sorry. Jetzt muss ich auch den Bogen nochmal kriegen. Ach ja, Austin Powers sollte immer ein vierter Teil kommen, ist aber nie gekommen. Also wie Shiny Democracy von Guns N' Roses oder Half-Life 3, womit man wieder zurückkommt zu Mike Myers, weil der ja gut befreundet war mit Axl Rose. Okay. Stimmt, glaube ich gar nicht. Aber kann sein, ich glaub's dir. Jedenfalls hat Mike Myers ja auch Wayne in Wayne's World gespielt. Ja, ja. Und den habe ich mir dann letztes Mal angeschaut, weil ich ihn mir bestellt habe. Das war eine ziemlich aufwendige Einleitung. Und wie fandest du ihn? Ja. Er ist gar nicht mehr so gut wie früher. Fand ich auch. Ja, ich habe ihn vor 2 Jahren oder so mal geguckt und fand ihn auch irgendwie langweilig. Die legendären Szenen, die hat man auch, glaube ich, heutzutage schon so oft zitiert und gesehen. Also dieses Bohemian Rhapsody im Auto, lustig. No Stairway to Heaven im Gitarrenladen, dieses Schild, auch lustig. Garth tanzt Foxy, auch lustig. Auch lustig. Und Wayne's World Party Time, kann man mal zitieren. Ja, kannte jeder auswendig auch. Ja. Als man noch nicht wusste, was die Wörter bedeuten. Sonst passiert eigentlich auch wenig in dem Film. Ja, also genau. Passiert tatsächlich sehr, sehr wenig. Schlecht gealtert, der Film. Ja. Nicht gut gealtert. Anders als die nackte Kanone, den kann man heute tatsächlich noch mal gucken. Obwohl der dritte Teil tatsächlich auch im Vergleich zu den ersten 2 Teilen logischerweise ein bisschen schlechter ist. Ja, das ist ja immer so. Im dritten Teil, der spielt gefühlt nur... Obwohl, nee, eigentlich hat der 3 Teile, ist ein klassisches Drama. Ja, so eine Trilogie halt. Nee, also wie aber der, Pate, der dritte oder? Teil an sich hat 3 Teile. In der ersten ist er noch Hausmann, dann kommt er in den Knast. Ach so, also 3 Akte. Also 3 Akte. Ja. Und genau, der kulturwissenschaftlich interessierte Mensch redet von Akten. Ich habe da immer nur Brüste im Kopf, deswegen sage ich Teile. Wegen Akt. Ja, bei Teilen habe ich keine Brüste im Kopf. Ja, das ist halt Bildungsniveau. Ja, ein bisschen tiefer. Jedenfalls ist der eigentlich auch nicht so gut. Und jetzt muss ich mal alle Police Academy noch gucken, weil da habe ich 7 Teile. Hoffentlich wirst du da nicht enttäuscht sein. Ich bin fest davon überzeugt, enttäuscht zu sein. Ja, wahrscheinlich. Das ist aber auch faszinierend, weil eigentlich so diese Zucker-Brüder, Zucker auf Deutsch, die haben ja sehr viele Filme gemacht, die auch die nackte Kanone gemacht haben, die 3 Teile. Und auch die Police Academy, oder was? Nee, die haben noch Top Secret gemacht. Das ist eigentlich mit die beste Komödie und das tatsächlich aus den 80ern, die jemals passiert ist. Top Secret. Top Secret. Super lustig. Okay. US-amerikanischer USA. Ja, USA, alles aus den USA. Rockstar kommt in die DDR. Okay. Und kommt da mit der Kartoffelkooperative in Kontakt, die DDR sprengen wollen. Ist das so ein Independent Low-Budget-Ding gewesen? Ja, war ihr erster Film. Also, Kein großes Ding. Nee, obwohl er eigentlich schon produziert ist. So. Okay. Also, das ist nicht schlecht. Jedenfalls haben sie den gemacht und die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug ist auch von den Nackenkanonen machen. Ja, natürlich. Deswegen, alles gute Filme eigentlich. Ja. Ja. Deswegen umso trauriger, dass Wayne's World so ein bisschen abstinkt. Ja, und dann hatte ich kurz Angst, weil der Big Lebowski ist ja so gute 10 Jahre jünger. Wenn man den Big Lebowski vielleicht in 10 Jahren schaut, dann man sagt so, ah, ja. Kann sein, ne? Oder habe ich ein gutes Bild in diesem Internet gesehen? Wegen Big Lebowski habe ich gerade drauf. Dieser March auf Washington gerade mit Demonstration gegen Donald Trump. Ja. Women's March on Washington. Ja, ja. Ja, aber es sind ja auch Männer dabei und Kinder. Und ja, aber er hieß Women's March. Ja, es ist einfach... Ich bin da nicht so. Ich gehe nicht so. Du bist nicht so, aber ich will, dass unsere Hörer auch wissen, worüber wir reden. Ja. Vielleicht gehen ja morgen andere Leute nach Washington. Ja, es sind auch... Biberfelljäger oder so. Es sind auch Männer dabei und Frauen. Egal. Auf jeden Fall war da einer, der hatte dieses Schild, der war als der Dude verkleidet und hatte das Schild Shut the fuck up, Donnie. Ist gut. Ja, und da gab es ein Foto mit ihm und Steve Buscemi, der Donnie gespielt hat. Cool. Ja, mit ihm dann passiert und das ist Shut the fuck up, Donnie. Fand ich ziemlich gut. Großer Moment auch eigentlich für ihn dann. Du gehst so demonstrieren und dann steht da wirklich Donnie rum, weil Donnie mit nach Washington latscht. Shut the fuck up, Donnie. Und weil Donald Trump ist auch Donnie. Ja, deswegen, ja. Ich glaube schon, dass du es gecheckt hast, aber ihr drei habt es nicht gecheckt. Nee. Also das, dieser neue Präsident aus den USA. Der ist Donald. Und deswegen Donny. Wer, wenn jetzt in Deutschland jemand Donald hieße, gibt es dir auch Donald Profaller? Ja, stimmt. Donald Profaller, ja. Donald Profaller. Ich habe noch nie einen Donald getroffen in Deutschland. Donald Profaller, der von der CDU. Ja. Donald Profaller. Ist doch dieser Kokser oder Meth. Nee. Donald Profaller. Weiß ich nicht. Donald Profaller kann alles sein. Ja. Ich glaube, der heißt Ronald Profaller, oder? Ich habe keine Ahnung. Doch, der heißt Roland Pofaller. Doch. Oder ganz anders. Nee. Peter Struck. Nee. Der war auch so, der hat einem Angst gemacht. Wenn du so Peter Struck irgendwie, stell dir mal vor, du stehst in so einem Raum und da kommt Peter Struck rein und du bist alleine. Dann hätte ich Angst, einfach mal so verprügelt zu werden. So. Ja, war ein harter Hund. Ja. Ja. Bist du Rechter? Nein. Siehst aber so aus. Ich bin Linker. Ja, ich weiß. Ist auch okay. Ah, so ein Adenauer Junge. Und zack hast du einen Magen, obwohl du eigentlich, und nur weil du keine roten Socken anhattest oder so. Ja, oder aus Versehen einen schwarzen Pulli angezogen hast oder so. Mit der Merkel-Raute gerade. Du stehst ja gerne so mal. Ist mir mal aufgefallen, ja. Auf dieser Kostümparty, wo wir waren. Ich habe immer, aufpasst, habe ich immer ein Bier und eine Zigarette in der Hand. Deshalb kann ich gar nicht merkelmäßig dastehen. Doch, du standest merkelmäßig da. Kann gar nicht sein. Du hattest so einen kleinen Beichteltisch neben dir, da lag der Bier, ein kleiner stand der Bier drauf und die Zigarette so auf dem Bier balanciert. Ah. Und dann standst du mit Merkel-Raute da und hast die ganze Zeit USA geschrien. Ey, echt schlimm, dass ich mich nie an diese Partys erinnern kann. Ja. Und es ist nicht nur so, dass ich am nächsten Mal das Gefühl habe, dass ich mich schämen muss, sondern ich muss mich wirklich schämen. Ja, die Raute war halt schon daneben. Dieses USA-Geschrei war okay. Ja, wahrscheinlich. Ich war an dem Abend Fan von dir, weil du hast die Party in Schwung gebracht. Ja, das war ab dem Moment, als du Zed als Charakter auch für dich entdeckt hast und einfach nur noch wie Zed geredet hast, war die Party gut. Und ich habe mich ja auch damit mitreißen lassen. Und zu mir kam tatsächlich eine fremde Frau, also tatsächlich auch Frau, die war schon sehr alt da auf der Party. Okay. Oder relativ alt. Vielleicht sah sie auch nur alt aus. Jedenfalls kam sie irgendwann zu mir und meinte, ist mit euch alles in Ordnung. Jedenfalls in meiner Erinnerung ist das so, dass auf einmal vor mir eine fremde Frau steht und sagt, oh Gott, ist mit euch alles in Ordnung. Eieiei. Ja, wir haben es echt daneben. Ich weiß gar nicht, wir sind reingekommen und haben es sofort innerhalb von 10 Minuten standen wir da ein bisschen rum. Okay, jetzt können wir mal loslegen. Und dann haben wir es total daneben genommen. Oder, also, ja, nicht daneben, also wir haben ja niemand was getan, nee, aber wir waren total aufgedreht. Man hätte denken können, wir haben illegale Drogen konsumiert. Ja, genau, also als wenn wir zu Hause, ich habe gegenüber, waren wir bei uns kostümieren und schminken. Da haben wir uns dann hart zwei Bier Koks reingehauen. Ja, so wirkt es, ja. So wirkt es, ja. Haben wir natürlich nicht gemacht. Und dann sind wir rüber und sind völlig durchgedreht. Und wir waren, das war der relativ früh, 10 Uhr. Ja. Und wir waren drauf wie echt Kokser um viel später. Ja, aber auch noch irgendwas Psychedelisches wahrscheinlich dazu, weil wir auch verrückt waren. Oder? Ja, es war total krank. Ja. Habe ich mich echt gewundert über mich. Ich habe dann jemanden gefragt, wie das so war. Der hat gesagt, ihr wart gut drauf und die meisten haben sich über euch gefreut. Das hat mich dann beruhigt. Da steckt auch schon der Satz, die meisten haben sich über euch gefreut. Ja, es gab sicher ein paar. Heißt, da waren ein paar Kritiker. Ja, ganz am Anfang standen wir auf diesem Balkon-Wintergarten-Dings und da waren dann auch so drei, die sind dann relativ schnell weggegangen. Ja. Die habe ich nicht mehr gesehen. Gut, wenn man den ganzen Abend nur diese Geräusche macht. Jetzt mach mal ruhig. Wir könnten es eigentlich nochmal hören. So. Kann man einfach wieder machen. Ich gucke auch mal auf die Uhr so. Oh, dann wird jetzt wahrscheinlich laut. So ein bisschen reden können wir noch. Weil wir sind keine faulen Podcaster. Wir haben jetzt eine Stunde 15 ungefähr. Warum laut? Weil man sich ja vorbeugt zu dem Mikro. Ach so, jetzt. Da werden wir keine. Ich habe dir doch jetzt habe ich nämlich was anderes gesucht, als WhatsApp-Video-Link geschickt, oder? Ja, I remember. Ja, also seitdem hast du Zed ja auch als Profilbild. Und werde nur gelobt dafür. Von allen Seiten kriege ich Komplimente. Und zwar zu Recht. Auch jetzt. bei mir kam jetzt gerade tatsächlich Werbung für Tanzen. Ja, es gibt keine Adblocker für. So, also, schon super Charakter. Vielleicht auch selbst mal bei YouTube gucken. Einfach Police Academy Z geht einkaufen. Z-E-D. Alle so lang gewohnte Jungs und lasst euch Zeit, heute ist langer Samstag. Derzeit gab es noch langer Samstag in Deutschland. Ja, wahrscheinlich ist das auch so ein Synchro. Ich glaube, ich habe mir auch extra mal die Originalspuren angeguckt. Also Z. Die sind bestimmt voll ernsthaft. Und nee, er schreit halt auch, aber er schreit halt nicht so. Und er so redet hoch. Dann nicht die ganze Zeit so. Und das ist halt echt auch. Also ist einfach. Also so ein Charakter wird so heute niemals mehr in einen Film schreiben. Irgendwie nee. So. Ja, früher waren die deutschen Synchros auch noch anders als die amerikanischen Originale. Teilweise wirklich, also diese Bud Spencer-Filme zum Beispiel, kamen in Deutschland viel besser an als in Amerika. Weil sie noch ein paar geile Witze reingebracht haben. Genau, weil es komplett neu geschrieben wurde eigentlich. Gibt doch diese eine Serie, ich weiß nicht, die zwei, glaube ich. Also nicht ein Fall für zwei, sondern die zwei. Das war so eine amerikanische Detektivserie oder so Polizeiserie, Kommissarenserie. Ja. Und die war wohl in Deutschland super erfolgreich, weil sie einfach eine lustige Synchro drüber gemacht haben. Und das war ein absoluter Flop in den USA. Oder auf jeden Fall kein Kassenschlager. Und in Deutschland ist das Ding wohl abgegangen wie eine Rakete, weil die Synchro halt einfach besser war als das Original. Ja. Und da kommt die ja echt selten vor eigentlich. Ja, es gibt's aber immer mal wieder. Also vor 20 Jahren. Ja. Heute gibt es das nicht mehr. Nee, heute versuchen die Synchro-Firmen ja auch nichts mehr. Also die trauen sich auch nichts. Ja, die müssen vor allem Akkord produzieren. Das ist, glaube ich, ein ziemlich hartes Business, dieses Synchro-Business. Gibt's, ich finde immer schlimm bei Synchro-Sachen, wenn Deutsche da auftauchen, in diesen Original-Szenen. Und die dann einfach so tun, als wären das andere Nationalitäten, als würden wir denken, zum Beispiel Scrubs würde in Deutschland im Krankenhaus gedreht, wo im Original dann Herman the German da zu Gast ist und dann machen sie Hermann den Wikinger draus. Erik der Wikinger. Und dann tanzen sie dann nachher auf, ich weiß gar nicht, wie ich mich mit ihm verständigen soll. Und dann läuft 99 Luftballons. Und dann als deutsche Synchro abliefern, ist halt auch einfach eine riesen. Also, es macht einfach gar keinen Sinn mehr. Und außerdem. Ich habe das nicht gecheckt, als ich es das erste Mal gesehen habe. Vor allen Dingen versteht man den Witz ja auch gar nicht. Warum sollen die denn jetzt auf 99 Luftballons tanzen, weil es ein schönes Lied ist? Oder das ist ein typisches dänisches Lied. Typische Dänen lügen nicht. Ja, jedenfalls. Da finde ich mit einem der schlimmsten Synchrofehler, wenn die immer so tun, bei einer US-amerikanischen Serie, wenn dann da Deutsche auftauchen, dass sie den Deutschen dann aber eine andere Nationalität geben, so als wäre der Zuschauer so doof zu denken, nur weil die Deutsch reden, muss die Serie jetzt in Deutschland spielen, hier zwischen diesen Wolkenkratzern, oh, ist bestimmt Frankfurt. Diese typischen New York-Sitcoms, die kommen ja eigentlich alle aus Frankfurt, Seinfeld, King of Queens, King of Sachsenhausen. Was gibt es noch? Ist Sachsenhausen ein Stadtteil? Das ist ein Stadtteil von Frankfurt. Ah, okay. Ja. Guck, gut, dass ich nachgefragt habe, sonst hätte ich einfach nur und geht nichts. Ja. Stell dir doch mal vor. Sachsen. Wieso Leipzig? Ja. Dem los. Leipzig nennt man ja auch Sachsenhausen. Oder Dresden. In Heidenheim gibt es nämlich auch ein Sachsenhausen. Ehrlich? Glaube ich. Heidenheim, Sachsenhausen. Ja, ich habe davon schon gehört. Irgendein Kaff da auf der Ausstalb. Ausstalb. Also ganz als Stadtteil von Heidenheim. Nein, irgendwo am Stadtteil. Ja, es gibt die Weststadt und die Oststadt und die Mitte. Und Nord und Süd wurden im Zweiten Weltkrieg gemacht. Das sind Wälder. Das ist eher länglich, die Stadt. Ich muss unbedingt mal nach Heidenheim. Ich meine, wir wollten ja eben Fridays dann unsere Live-Show produzieren. Ja, stimmt. Ja. Oder mal Schorsch lesen. Schorsch lesen, ja. In Heidenheim. Das könnten wir auch machen, ja. Ja. Musst du nur was klar machen. Komm ich. Ja. Ich guck mal. Vielleicht packen wir auch Jonas von Kilwärmer noch ein. Jonas von Kilwärmer. Ja, war ja letzte in der Realschule lesen. Ja, so. in Prüm. Nee, in einem anderen Eifeldorf. Und wie war's? Prüm ist ja eine Stadt. Ich glaube, Neuenburg ist auch eine Stadt. Hat auch Stadtrechte. Entschuldigung. Darf man da nicht. Nee, ich habe auch Dorf gesagt. Zuerst. Ach so, okay. Und wie war es denn in der Realschule in einem Dorf? Lustig. Da saßen halt so 8 bis 10 Klässler. Wie viele? In der Aula, so 150 ungefähr. Geil. Und dann habe ich da vorne gelesen und die waren sich nicht sicher, ob die bei Wörtern wie eingeschissen lachen dürfen. Und haben sich dann immer zu ihren Lehrern umgedreht und haben dann gemerkt, dass sie lachen dürfen, weil die Lehrer mich offensichtlich bewusst auch eingeladen haben. Und dann wurde es immer lockerer, weil die Schüler nicht mehr so zeitversetzt. Sonst habe ich ein böses Wort gesagt wie eingeschissen. Dann war so kurze Pause so. Ich dachte, die ist immer weiter und dann war so ein verzögertes Lachen. Also so die Synchrospur war nicht so ganz drauf, irgendwie so die Hintergrundgeräusche. So als wäre der Typ, der immer die Hintergrundgeräusche zur Lesung macht. Einfach eingeschlafen und immer, da kam der Witz. Ja, aber ganz kam es gut an. Ja, kann man machen. Ich würde jetzt nicht immer vor Schülern lesen, ist ja auch wahnsinnig anstrengend, weil das hier vormittags stattfindet. Hast du auch Bitburger getrunken? Nee, ich bin da ja morgens hingefahren. Also war tatsächlich aber zur auch Unterrichtszeit auch so da. Also ich war um 9 Uhr war ich an der Schule. Aber hättest auch so nicht gemacht, oder? Nee, an der Schule eine Dose Bier aufruppen ist auch schon so ein bisschen assi, ne? Also die Uhrzeit hat mich nochmals diesen Gedanken durchspielen lassen, weil eigentlich ja diese Dose Bitburger auch zum Spaß. Und sonst hätte ich mir vielleicht auch so ein alkoholfreies einfach eingeschenkt irgendwie. Aber man hat ja keine Lust morgens um 9 auf ein Bier. Naja, gibt's Leute. Ja, also ich habe keine Lust morgens um 9 auf ein Bier. Ich auch nicht. Ja. Höchstens mir fällt nichts ein. Ich finde tagsüber betrunken werden auch eher anstrengend. Im Urlaub mache ich sehr gern. Ja, aber da wirst du ja nicht so richtig betrunken. Da trinkst du mal ein Bier am Strand. Ja, genau. Das meinte ich. Ja. Also nicht richtig. Ja. Und da trinkst du auch nicht um 9 Uhr ein Bier, weil da bist du noch nicht am Strand. Ja, ja, genau. Im Urlaub. Von daher. War ich noch nie um 9 wach. Allgemein noch nie um 9 wach. Die einzigen Punkte, wo mir das einfallen würde, wäre so Karneval, weil der so schlimm ist. Ja. Da trinkt man vielleicht morgens um 9. Ja, so Festival-Scheiß halt, oder? Ja, ja. Obwohl, da brauchte ich auch immer so bis 1 oder so. Ja. Naja. Oder Junggesellenabschiede hatte ich. Vor ein paar Jahren hatte ich mal so ein paar Junggesellenabschiede. Partys, aber also ohne Kostüm-Scheiße, das war. Ja. Aber so, dass man halt den ganzen Tag trinkt. Und da war es dann auch morgens um 7 so. Ist man irgendwo hingefahren, im Arsch der Welt. Einmal waren wir in Frankfurt. Sachsenhausen. Na, ich weiß nicht mehr. Aber da ist dieses Kleinviertel eigentlich auch. Keine Ahnung, wir waren in irgendeinem krassen besetzten Haus. Antifa, Festival, besetztes Haus, 25 Jahre. Das klassischer Junggesellenabschied, da war die wahrscheinlich. Ja, ja. Da war ein Festival. Genau, deswegen auch mit der Verkleidungsscheiße. Ja, ja, genau. Weil wäre auch eigentlich ganz cool mit so einem Bauchladen auf so einem Antifa-Festival reinlaufen. Hallo! Und dann alle so, Tim kommt in Ketten mit so hellblauen T-Shirts und dann einer im rosa T-Shirt, ich bin Tim und dann bei den auf dem Antifa-Festival willst du Schnaps kaufen? Nein, das war ein Punk-Rock-Musik-Festival in einem besetzten Haus in Frankfurt. Das hieß irgendwie die Rote, nicht Rote Flora, aber so. Die ist in Hamburg. Ja, ich weiß, aber auch so ähnlich berühmt für Frankfurter Verhältnisse. Ist auch so eine Villa da in irgendeinem Viertel in Frankfurt. Ich war tatsächlich in Frankfurt noch nie auf irgendeinem Event. Also noch nie irgendwie ein Konzert oder sonst irgendwas, eine Party oder so. Ja, wie hieß denn das? Egal, wer es weiß, bitte eine E-Mail an ingo@tagesthemen.de. Ja. Der freut sich. Ja, vor allen Dingen hat er letzt geschrieben, weil da haben wir auch eine Frage gestellt, hat er mir nochmal zurückgeschrieben. Hi. Und wir haben da nochmal gefragt, wegen Kotzen. Also. Ja, wie dieser Begriff ist. Und dann, ja, wir haben noch irgendwas anderes gefragt. Da waren wir aber schon total besoffen. Ja. So wie, also ich. So wie immer morgens um 9. Aber wir müssen jetzt auch langsam mal zur Arbeit, oder? Ja, wir müssen auch echt langsam mal zur Arbeit. Fast 10 Uhr. Die Rubrik Tiere haben wir zwar nicht abgeschlossen. Ach so. Jetzt mal haben wir damit aufgehört, aber ich würd sagen, wir faden jetzt so ganz langsam mit dem mit irgendeinem Lied. Beatbox Michael Winslow Police Academy nehmen, mit dem Titelmusik von Police Academy. Ja, das ist immer gut, eigentlich. Das wäre eigentlich ein Problem, also wahrscheinlich kriegt man da auch irgendwann GEMA-Rechtsprobleme. Oh, sind's der Vampire. Kein Mensch geht in Musicals. Nee. Also vielen Dank, ja, dass Sie zugehört haben, liebe Freunde dieses komischen Gebildes. Hat uns wieder sehr viel Freude gemacht, auch wenn wir Patze dieses Mal auch wieder nicht erreicht haben. Und er irgendwann wahrscheinlich sein Handy gefrustet verbrennen wird. Der geht einfach nicht mehr ans Telefon zwischen 19 und 22. Ja, wahrscheinlich. Nächstes Mal nehmen wir das Handy von deiner Lebens. Oh ja, stimmt, da würde er dann rangehen. Also, wir bedanken uns und. Ja. Oh, Festnetz ist gut, ja. Da denkt er bestimmt einen Job angeboten. Gehen episch raus. Kann man denn alles sagen? Wir salutieren jetzt vor der amerikanischen Flagge, wie wir das jeden Morgen machen. Und freuen uns auf die nächste Folge, die wahrscheinlich demnächst im online geht. Juli. Nach dieser. Also im August. Bis dann. Bis dann. Well, that was fun. In a fucking terrible, sick, not at all fun way.